Die grundlegenden Fragen dieses Buches sehe ich darin, zum einen, was sind die Gründe, dass trotz der objektiven Möglichkeiten eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft hin zu einer kommunistischen bisher ausblieb, beziehungsweise welche strategische Möglichkeiten bestehen innerhalb des Hier und Jetzt, einen solchen Erfolg herbeizuführen, also so eine konsequente Suche danach. Die von mir zuvor beschriebene historische Entwicklung, dass beispielsweise der Arbeiter nun auch als Konsument im Kapitalismus nun mit einer Höflichkeit bedacht wird, bedingt auch eine gewisse Weiterentwicklung der Marx'schen Fetischtheorie hin zu eben der Spektakeltheorie. De Boer diagnostiziert den historischen Übergang zum einen von der Ware als eine Macht, die das gesellschaftliche Leben wirklich besetzt, mit dem Eintreten der industriellen Revolution, der Massenmanufaktur und der massenhaften Produktion für den Weltmarkt hin zu eben dieser Warenform, beziehungsweise diese Ware, die zur völligen Besetzung des gesellschaftlichen Lebens nun gelangt ist. An diesem Punkt, De Boer das dann auch als zweite industrielle Revolution kennzeichnet, wird eben neben der entfremdenden Produktion der entfremdete Konsum zu einer zusätzlichen Pflicht für die Massen. Das bedeutet also, dass die Fetischtheorie von Marx eben nicht außer Kraft gesetzt ist, sondern eben die Keimform für die Spektakeltheorie bildet. Die Spektakeltheorie erweist sich, jetzt mal hegelisch gesprochen, als die Wahrheit der Fetischtheorie, denn sie tritt in dem Moment auf, an dem der Begriff des Fetisch verwirklicht worden ist, beziehungsweise die Fetischformen, die Vermittlungen leisten von der kleinsten Zellenform der Ware bis zu den höchsten Kulturausprägungen. Und eben dieser diagnostizierte historische Übergang macht dann auch erst diese Spektakeltheorie möglich. Ebenso wie der Fetischcharakter der Warenwelt aus dem, wie Marx das nennt, eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Ware produziert, entspringt, eben aus diesem eigentümlichen Charakter der warenförmigen Arbeit, die Waren produziert, aus diesem eigentümlichen Charakter entspringt ebenso auch das Spektakel. Das ist also der gleiche Angelpunkt von der Fetischtheorie wie bei der Spektakeltheorie auch. Dieser eigentümliche Charakter der gesellschaftlichen Arbeit erzeugt eine Beherrschung der Gesellschaft durch, wie Marx das nennt, sinnlich-übersinnliche Dinge. So hat ja Marx den Warenfetischismus charakterisiert. Und De Boer schreibt an dieser Stelle auch weiter, nämlich wo die sinnliche Welt durch eine über ihr schwebende Auswahl von Bildern ersetzt wird, welche sich zugleich als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen. Und eben, dass die Bilder sich als das Sinnliche schlechthin haben anerkennen lassen, das verändert sich dann absolut im Spektakel nach De Boer.